Seefremder mit dem Hinkefuß. Ich bin der Wirt, kommt, tretet ein. Ich sah, wie ihr die Kurve nahmt. Ihr rutschtet in den Graben rein. Ein hübscher Wagen, schnell und rot. Wir ziehen ihn morgen früh heraus. Trink deinen Schnaps, vielleicht auch zwei. Ich rat euch, bleibt in meinem Haus. Die sind voll Misstrauen hier, die Leute, und haben Hunde scharf gemacht. Die spüren jeden Fremden auf, und dies ist eine helle Nacht. Ihr sagt, wir leben doch heute. Ja, gewiss, aber so sind hier die Leute. So sind hier die Leute. Die Leute sind verbittert, weil die Ernte fault und auch das Geld. Die suchen den, der schuldig ist an all dem Unglück in der Welt. August der Schäfer hat den Mann im Traum gesehen und in der Tat, der gleiche ist der Papst Johann und Kennedy ermordet hat. Und der hat einen Inkefuß wie ihr und rotes Haar wie ihr, fährt einen Wagen schnell und rot, trägt einen Kinnbart so wie ihr. Ihr sagt, wir leben doch heute, ja gewiss, aber so sind hier die Leute. So sind hier die Leute. Hört, ihre Hunde haben die Spur. Sie kommen, werft den Mantel um. Warum ist euer Wagen auch so rot? Das spricht sich schnell herum. Sie haben ihre Forken mit. Der Schulze führt den Haufen an. Der Mond ist voll, das ist die Zeit, wo keiner nachts hier schlafen kann. Geht raus, die Flucht hat keinen Zweck, denkt nur an euren Inkefuß. Und ihre Hunde sind sehr schnell, nein, ihr reicht nicht mehr den Fluss. Ihr sagt, wir leben doch heute, ja gewiss, aber so sind hier die Leute. So sind hier die Leute. Sie haben ihn noch eingeholt. Die Uferböschung war zu hoch für seinen Inkefuß. Zu weit, zu hoch, ich sagte's doch. An einem Telegrafenmast, da hängt schon morgen früh ein Mann. Er hängt an einem Inkefuß, am anderen hängt ein Zettel dran. Und wenn die Leute morgen früh zum Hochamt gehen, dann lesen sie, hier hängt der, der der Mörder war, von Papst Johann und Kennedy. Ihr sagt, wir leben doch heute, ja gewiss, aber so sind hier die Leute. So sind hier die Leute. Thank you.